Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 997 an Schiller, Weimar, 25. April 1805. Hier endlich der Rest des Manuskripts, das ich noch einmal anzusehen und sodann nach Leipzig abzuschicken bitte, wäre nicht alles, was man tut und treibt, am Ende extemporisiert, so würde ich bei den sehr extemporisierten Anmerkungen manches Bedenken haben. Mein größter Trost ist dabei, dass ich sagen kann, sine me ibis lieber, denn ich möchte nicht gern überall gegenwärtig sein, wohin es gelangen wird. Ich habe indes an der Geschichte der Farbenlehre zu diktieren angefangen und ein schweres Kapitel aus der Mitte heraus bald absolviert. Übrigens geht es mir gut, solang ich täglich reite. Bei einer Pause aber meldet sich manche Unbequemlichkeit. Ich hoffe, Sie bald zu sehen. G.